NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 9. von 32 Abschnitten. Anton Reiser besucht nun eine Freischule in Hannover, an der angehende Dorfschullehrer in den Nachmittagsstunden unterrichten. Bald müssen sie feststellen, dass der 14-jährige Anton ihnen in der Bewältigung des Stoffes überlegen ist. Anton entdeckt dem Inspektor seinen Wunsch zu studieren, weiß aber, dass er auf die Unterstützung und materielle Hilfe seiner Eltern verzichten muss. Der Inspektor vermittelt ein Treffen mit dem Konsistorialrat Götten, der dem begabten Schüler freien Unterricht und Bücher verschaffen will. Doch woher soll Anton das Geld für Verpflegung, Unterkunft und Kleidung nehmen? An diesem Punkt endet der erste Teil des autobiografischen Romans von Moritz, der separat 1785 erschien. Der zweite Teil folgte ein Jahr später, ebenfalls bei Friedrich Maurer in Berlin. Wie schon dem ersten Teil schickte Moritz auch dem zweiten eine Vorbemerkung voraus. Um fernern schiefen Urteilen, wie schon einige über dies Buch gefällt sind, vorzubeugen, hieß es da, sehe ich mich genötigt zu erklären, dass dasjenige, was ich einen psychologischen Roman genannt habe, im eigentlichen Verstande Biografie, und zwar eine so wahre und getreue Darstellung eines Menschenlebens bis auf seine kleinsten Nuancen ist, als es vielleicht nur eine geben kann. Das erinnert nicht wenig an die Bekenntnisse von Rousseau, wo es eingangs heißt, dies ist das einzige Bild eines Menschen genau nach der Natur und in seiner ganzen Wahrheit gemalt, die es gibt und wahrscheinlich je geben will. Ich will meinesgleichen einen Menschen in der ganzen Naturwahrheit zeigen und dieser Mensch werde ich sein. Der Rezensent der Gothaischen Gelehrtenzeitung war überfordert, als er über Moritz' ersten Band schrieb, da Herr Moritz doch für Leute schreibt, die lesen, das heißt nicht für Handwerker und dergleichen, so hätte er sich auch für Szenen hüten sollen, deren Details seinen Lesern statt Anteilnahme Langeweile erregen müssen. Nun, der Rezensent korrigierte sich nach Erscheinen der Teile 3 und 4. Ihn habe die Bezeichnung »psychologischer Roman« vermuten lassen, dass es sich um eine fingierte Geschichte handle, und empfahl Moritz, sein Buch nach dem Vorbild Rousseaus »Bekenntnisse« zu nennen. Moritz behält auch im zweiten Teil den psychologisch genauen Blick bei, der die Kindheitserfahrungen des jugendlichen Anton Reiser darlegt und durchleuchtet. Anton steht vor seiner Konfirmation und ihn erfüllt ein unaussprechliches Vergnügen an der wehmütigen Empfindung. Besonders die Wirkung von Predigten lässt ihn die Wonne der Tränen empfinden, »The Joy of Grief«. Eine empfindsame Rührung, die mit Edward Youngs »Night Thoughts«, den 1742 bis 1745 erschienenen »Klagen oder Nachtgedanken über Leben, Tod und Unsterblichkeit« einen wirkungsvollen Eingang in die deutsche Literatur fand. Das wohlwollende Verhalten Pastor Marquards gibt Anton Grund zur Hoffnung, dass aus seinem erhofften Studium doch noch etwas werden könne. Hören Sie wieder Peter Lieck. Ich habe hier notwendig in Reisers Leben etwas nachholen und etwas vorweggreifen müssen, wenn ich zusammenstellen wollte, was nach meiner Absicht zusammengehört. Ich werde dies noch öfter tun. Und wer meine Absicht eingesehen hat, bei dem darf ich wohl nicht erst dieser anscheinenden Absprünge wegen um Entschuldigung bitten. Man sieht leicht, dass Anton Reisers Eitelkeit durch die Umstände, welche sich jetzt vereinigten, um ihm seine eigene Person wichtig zu machen, mehr als zu viel Nahrung erhielt. Es bedurfte wieder einer kleinen Demütigung für ihn, und die blieb nicht aus. Er schmeichelte sich nicht ohne Grund, unter allen, die bei dem Pastor Marquardt konfirmiert wurden, der Erste zu sein. Er saß auch oben an und war gewiss, dass ihm keiner diesen Platz streitig machen würde. Als auf einmal ein junger, wohlgekleideter Mensch in seinem Alter und von feiner Erziehung die Lehrstunden des Pastor Marquardt mitbesuchte, der ihn durch sein feines äußeres Betragen sowohl als durch die vorzügliche Achtung, womit ihm der Pastor Marquardt begegnete, ganz in Dunkel setzte und dem auch sogleich über ihm der erste Platz angewiesen ward. Reisers süßer Traum, der erste unter seinen Mitschülern zu sein, war nun plötzlich verschwunden. Er fühlte sich erniedrigt, herabgesetzt, mit den übrigen allen in eine Klasse geworfen. Er erkundigte sich bei dem Bedienten des Pastor Marquardt nach seinem fürchterlichen Nebenbuhler und erfuhr, dass er eines Amtmanns Sohn und bei dem Pastor Marquardt in Pension sei, auch mit den übrigen zugleich konfirmiert werden würde. Der schwärzeste Neid nahm auf eine Zeit lang in Antons Seele Platz. Der blaue Rock mit dem samtenen Kragen, den der Amtmannssohn trug, sein feines Betragen, seine hübsche Frisur, schlug ihn nieder und machte ihn missvergnügt mit sich selbst. Aber doch schärfte sich bald wieder das Gefühl bei ihm, dass dies Unrecht sei. Und er wurde nun noch missvergnügter über sein Missvergnügen. Ach, er hätte es nicht nötig gehabt, den armen Knaben zu beneiden, dessen Glückssonne bald ausgeschienen hatte. Binnen 14 Tagen kam die Nachricht, dass sein Vater wegen Untreue seines Dienstes entsetzt sei. Für den jungen Menschen konnte also auch die Pension nicht länger bezahlt werden. Der Pastor Marquardt schickte ihn seinen Anverwandten wieder. Und Reiser behielt seinen ersten Platz. Er konnte seine Freude wegen der Folgen, die dieser Vorfall für ihn hatte, nicht unterdrücken. Und doch machte er sich selber Vorwürfe wegen seiner Freude. Er suchte sich zum Mitleid zu zwingen, weil er es für recht hielt. Und die Freude zu unterdrücken, weil er sie für Unrecht hielt. Sie hatte aber dem ungeachtet die Oberhand. Und er half sich dann am Ende damit, dass er doch nicht wieder das Schicksal könne, welches nun den jungen Menschen einmal habe unglücklich machen wollen. Hier ist die Frage. Wenn das Schicksal des jungen Menschen sich plötzlich wieder geändert hätte, würde ihn Reiser aus erster Bewegung freiwillig mit lächelnder, teilnehmender Miene wieder haben über sich stehen lassen? Oder hätte er sich erst mit einer Art von Anstrengung in diese Empfindung versetzen müssen, weil er sie für recht und edel gehalten hätte? Der Zusammenhang seiner Geschichte mag in der Folge diese Frage entscheiden. Alle Abend hatte nun Reiser eine lateinische Stunde bei dem Sohn des Pastor Marquardt und kam wirklich so weit, dass er binnen 4 Wochen ziemlich den Cornelius Nepos exponieren lernte. Welche Wonne war ihm das, wenn denn etwa der Garnisonküster dazukam und fragte, was die beiden Herren Studenten machten. Und als der Pastor Marquardt damals gerade seine älteste Tochter an einen jungen Prediger verheiratete, der eines Sonntagsnachmittags für ihn die Kinderlehre hielt und dieser auf Reisern immer aufmerksamer zu werden schien, je öfter er ihn antworten hörte, welch ein entzückender Augenblick für Reisern, da derselbe nun nach geendigtem Gottesdienst zum Pastor Marquardt kam und der Schwiegersohn des Pastors ihn nun mit der größten Achtung anredete und sagte, es sei ihm gleich in der Kirche, da Reiser ihm zuerst geantwortet, aufgefallen, ob das wohl der junge Mensch sein möchte, von dem ihm sein Schwiegervater so viel Gutes gesagt. Und es freue ihn, dass er sich nicht geirrt habe. In seinem Leben hatte Anton keine solche Empfindung gehabt, als ihm diese achtungsvolle Begegnung verursachte. Da er nun die Sprache der feinen Lebensart nicht gelernt hatte und sich doch auch nicht gemein ausdrücken wollte, so bediente er sich bei solchen Gelegenheiten der Büchersprache, die bei ihm aus dem Telemach, der Bibel und dem Katechismus zusammengesetzt war, welche seinen Antworten oft einen sonderbaren Anstrich von Originalität gab, indem er zum Beispiel bei solchen Gelegenheiten zu sagen pflegte, er habe den Trieb zum Studieren, der ihn unaufhaltsam mit sich fortgerissen, nicht überwältigen können und wolle sich nun der Wohltaten, die man ihm erzeige, auf alle Weise würdig zu machen und in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit sein Leben bis an sein Ende zu führen suchen. Indes hatte der Konsistorialrat Götten, an den sich Reiser schon vorher gewandt hatte, für ihn ausgemacht, dass er die sogenannte Neustädter Schule unentgeltlich besuchen könnte. Allein der Pastor Marquardt sagte, das dürfe nun nicht geschehen. Er solle, bis er konfirmiert würde, noch von seinem Sohne unterrichtet werden, damit er alsdann sogleich die höhere Schule auf der Altstadt besuchen könne, wo der Direktor sich seiner annehmen wolle. Und wegen der Eifersucht, die zwischen den beiden Schulen zu herrschen pflegte, würde er besser tun, wenn er jene nicht zuerst besuchte. Dies musste Reiser dem Konsistorialrat Götten selber sagen, um den freien Unterricht, welchen er ihm verschafft hatte, abzulehnen, worüber denn derselbe sehr empfindlich wurde und Reisern erst hart anredete, ihn aber doch zuletzt wieder mit der Aufmunterung entließ, dass er sich auf andere Weise dennoch seiner annehmen wolle. So schien nun an Reisers Schicksale, um den sich vorher niemand bekümmert hatte, auf einmal alles teilzunehmen. Er hörte von Eifersucht der Schulen seinetwegen sprechen. Der Konsistorialrat Götten und der Pastor Marquardt schienen sich gleichsam um ihn zu streiten, wer sich am meisten seiner annehmen wollte. Der Pastor Marquardt bediente sich des Ausdrucks, er solle nur dem Konsistorialrat Götten sagen, es wären seinetwegen schon Anstalten getroffen worden und würden noch Anstalten getroffen werden, dass er zu der höheren Schule auf der Altstadt hinlänglich vorbereitet würde, ohne vorher die niedere Schule auf der Neustadt zu besuchen. Also Anstalten sollten nun seinetwegen getroffen werden, wegen eines Knaben, den seine eigenen Eltern nicht einmal ihrer Aufmerksamkeit wertgehalten hatten. Mit welchen glänzenden Träumen und Aussichten in die Zukunft dies Reisers Fantasie erfüllt habe, darf ich wohl nicht erst sagen. Insbesondere, da nun noch immer die geheimnisvollen Winke bei dem Garnisonküster und die Zurückhaltung des Pastor Marquardt fortdauerte, womit er Reisern etwas Wichtiges zu verschweigen schien. Endlich kam es denn heraus, dass der Prinz auf Empfehlung des Pastor Marquardt sich des jungen Reisers annehmen und ihm monatlich seinen Unterhalt aussetzen wolle. Also war nun Reiser auf einmal allen seinen Besorgnissen wegen der Zukunft entrissen. Das süße Traumbild eines sehnlich gewünschten, aber nie gehofften Glückes war, ehe er es sich versehen, wirklich geworden. Und er konnte nun seinen angenehmsten Fantasien nachhängen, ohne zu fürchten, dass er durch Mangel und Armut darin gestört werden würde. Sein Herz ergoss sich wirklich in Dank gegen die Vorsehung. Kein Abend ging hin, wo er nicht den Prinzen und den Pastor Marquardt in sein Abendgebet mit eingeschlossen hätte. Und oft vergoss er im Stillen Tränen der Freude und des Danks, wenn er diese glückliche Wendung seines Schicksals überdachte. Reisers Vater hatte nun auch nichts weiter gegen sein Studieren einzuwenden, sobald er hörte, dass es ihm nichts kosten sollte. Und da überdem nun die Zeit herankam, wo er seine kleine Bedienung an einem Ort 6 Meilen von Hannover antreten musste und ihm sein Sohn also auf keine Weise mehr zur Last fallen konnte. Allein nun war die Frage, bei wem Reiser nach der Abreise seiner Eltern wohnen und essen sollte. Der Pastor Marquardt schien nicht geneigt zu sein, ihn ganz zu sich ins Haus zu nehmen. Es musste also darauf gedacht werden, ihn irgendwo bei ordentlichen Leuten unterzubringen. Und ein Oboist namens Filter vom Regiment des Prinzen erbot sich von freien Stücken dazu, Reisern unentgeltlich bei sich wohnen zu lassen. Ein Schuster, bei dem seine Eltern einmal im Hause gewohnt hatten, noch ein Oboist, ein Hofmusikus, ein Garkoch und ein Seidensticker erboten sich jeder, ihm wöchentlich einen Freitisch zu geben. Dies verringerte Reisers Freude in etwas wieder, welcher glaubte, dass das, was der Prinz für ihn hergab, zu seinem Unterhalt zureichen würde, ohne dass er an fremden Tischen sein Brot essen dürfte. Auch verringerte dies seine Freude nicht ohne Ursache, denn es setzte ihn in der Folge oft in eine höchst peinliche und ängstliche Lage, so dass er oft im eigentlichen Verstande sein Brot mit Tränen essen musste. Denn alles beeiferte sich zwar, auf die Weise ihm Wohltaten zu erzeigen, aber jeder glaubte auch dadurch ein Recht erworben zu haben, über seine Aufführung zu wachen und ihm in Ansehung seines Betragens Rat zu erteilen, der dann immer ganz blindlings sollte angenommen werden, wenn er seine Wohltäter nicht erzürnen wollte. Nun war Reiser gerade von so vielen Leuten von ganz verschiedener Denkungsart abhängig, als ihm Freitische gaben, wo jeder drohte, seine Hand von ihm abzuziehen, sobald er seinen Rat nicht folgte, der oft dem Rat eines anderen Wohltäters geradezu widersprach. Dem einen trug er sein Haar zu gut, dem anderen zu schlecht frisiert. Dem einen ging er zu schlecht, dem anderen für einen Knaben, der von Wohltaten leben müsse, noch zu geputzt einher. Und dergleichen unzählige Demütigungen und Herabwürdigungen gab es mehr, denen Reiser durch den Genuss der Freitische ausgesetzt war, und denen gewiss ein jeder junger Mensch mehr oder weniger ausgesetzt ist, der das Unglück hat, auf Schulen durch Freitische seinen Unterhalt zu suchen und die Woche hindurch von einem zum anderen herumessen zu müssen. Dies alles ahndete Reisern dunkel, als die Freitische insgesamt für ihn angenommen und keine Wohltat verschmäht wurde, die ihm nur irgendjemand erweisen wollte. An dem guten Willen aber pflegt es nie zu fehlen, wenn Leute einem jungen Menschen zum Studieren beförderlich sein zu können glauben. Dies erweckt einen ganz besonderen Eifer. Jeder denkt sich dunkel, wenn dieser Mann einmal auf der Kanzel steht, dann wird das auch mein Werk mit sein. Es entstand ein ordentlicher Wetteifer um Reisern. Und jeder, auch der Ärmste, wollte nun auf einmal zum Wohltäter an ihm werden, wie denn ein armer Schuster sich erbot, ihm alle Sonntagabend einmal zu essen zu geben. Dies alles wurde mit Freuden für ihn angenommen und von seinen Eltern mit dem Oboisten und dessen Frau überrechnet, wie glücklich er nun sei, dass er alle Tage in der Woche zu essen habe und wie man nun von dem Gelde, was der Prinz hergebe, für ihn sparen könne. Ach, die glänzenden Aussichten, die sich Reiser von dem Glück, das auf ihn wartete, gemacht hatte, verdunkelten sich nachher sehr wieder. Indes dauerte doch der erste angenehme Taumel, in welchen ihn die tätige Vorsorge und die Teilnehmung so vieler Menschen an seinem Schicksale versetzt hatte, noch eine Weile fort. Das große Feld der Wissenschaften lag vor ihm. Sein künftiger Fleiß, die nützlichste Anwendung jeder Stunde bei seinem künftigen Studieren, war den ganzen Tag über sein einziger Gedanke. Und die Wonne, die er darin finden und die erstaunlichen Fortschritte, die er nun tun und sich Ruhm und Beifall dadurch erwerben würde, mit diesen süßen Vorstellungen stand er auf und ging damit zu Bette. Aber er wusste nicht, dass ihm das Drückende und Erniedrigende seiner äußeren Lage dies Vergnügen so sehr verbittern würde. Anständig genährt und gekleidet zu sein, gehört schlechterdings dazu, wenn ein junger Mensch zum Fleiß im Studieren Mut behalten soll. Beides war bei Reisern der Fall nicht. Man wollte für ihn sparen und ließ ihn während der Zeit wirklich darben. Seine Eltern reisten nun auch weg und er zog mit seinen wenigen Habseligkeiten bei dem Oboisten Filter ein, dessen Frau insbesondere sich schon von seiner Kindheit an seiner mit angenommen hatte. Es herrschte bei diesen Leuten, die keine Kinder hatten, die größte Ordnung in der Einrichtung ihrer Lebensart, welche vielleicht nur irgendwo stattfinden kann. Da war nichts, keine Bürste und keine Schere, was nicht seit Jahren seinen bestimmten angewiesenen Platz gehabt hätte. Da war kein Morgen, der anbrach, wo nicht um 8 Uhr Kaffee getrunken und um 9 Uhr der Morgensegen gelesen worden wäre, welches allemal kniend geschah, indes die Frau Filter aus dem Benjamin Schmolke vorlas, wobei denn Reiser auch mit knien musste. Des Abends nach 9 Uhr wurde auf eben die Art, in dem jeder vor seinem Stuhle kniete, auch der Abendsegen aus dem Schmolke gelesen und dann zu Bette gegangen. Dies war die unverbrüchliche Ordnung, welche von diesen Leuten schon seit beinahe 20 Jahren, wo sie auch beständig auf derselben Stube gewohnt hatten, war beobachtet worden. Und sie waren gewiss dabei sehr glücklich. Aber sie durften auch schlechterdings durch nichts darin gestört werden, wenn nicht zugleich ihre innere Zufriedenheit, die größtenteils auf diese unverbrüchliche Ordnung gebaut war, mit darunter leiden sollte. Dies hatten sie nicht recht erwogen, da sie sich entschlossen, ihre Stubengesellschaft mit jemandem zu vermehren, der sich unmöglich auf einmal in ihre seit 20 Jahren etablierte Ordnung, die ihnen schon zur anderen Natur geworden war, gänzlich fügen konnte. Es konnte also nicht fehlen, dass es ihnen bald zu gereuen anfing, dass sie sich selbst eine Last aufgebürdet hatten, die ihnen schwerer wurde, als sie glaubten. Weil sie nur eine Stube und eine Kammer hatten, so musste Reiser in der Wohnstube schlafen, welches ihnen nun alle Morgen, so oft sie hereintraten, einen unvermuteten Anblick von Unordnung machte, dessen sie nicht gewohnt waren und der sie wirklich in ihrer Zufriedenheit störte. Anton merkte dies bald. Und der Gedanke, lästig zu sein, war ihm so ängstigend und peinlich, dass er sich oft kaum zu husten getrauerte, wenn er an den Blicken seiner Wohltäter sahe, dass er ihnen im Grunde zur Last war. Denn er musste doch seine wenigen Sachen nun irgendwo hinlegen. Und wo er sie hinlegte, da störten sie gewissermaßen die Ordnung, weil jeder Fleck hier nun schon einmal bestimmt war. Und doch war es ihm nun unmöglich, sich aus dieser peinlichen Lage wieder herauszuwickeln. Dies alles zusammengenommen versetzte ihn oft stundenlang in eine unbeschreibliche Wehmut, die er sich damals selber nicht zu erklären wusste und sie anfänglich bloß der Ungewohnheit seines neuen Aufenthaltes zuschrieb. Allein es war nichts als der demütigende Gedanke des Lästigseins, der ihn so daniederdruckte. Hatte er gleich bei seinen Eltern und bei dem Hutmacher Lobenstein auch nicht viel Freude gehabt, so hatte er doch ein gewisses Recht, da zu sein. Bei jenen, weil es seine Eltern waren, und bei diesem, weil er arbeitete. Hier aber war der Stuhl, worauf er saß, eine Wohltat. Möchten dies doch alle diejenigen erwägen, welche irgendjemandem Wohltaten erzeigen wollen, und sich vorher recht prüfen, ob sie sich auch so dabei nehmen werden, dass ihre gut gemeinte Entschließung dem Bedürftigen nie zur Qual gereiche. Das Jahr, welches Reiser in dieser Lage zubrachte, war, obgleich jeder ihn glücklich pries, in einzelnen Stunden und Augenblicken eines der qualvollsten seines Lebens. Reiser hätte sich vielleicht seinen Zustand angenehmer machen können, hätte er des nur gehabt, was man bei manchen jungen Leuten ein insinuantes Wesen nennt. Allein zu einem solchen insinuanten Wesen gehörte ein gewisses Selbstzutrauen, das ihm von Kindheit auf war, benommen worden. Um sich gefällig zu machen, muss man vorher den Gedanken haben, dass man auch gefallen könne. Reisers Selbstzutrauen musste erst durch zuvorkommende Güte geweckt werden, ehe er es wagte, sich beliebt zu machen. Und wo er nur einen Schein von Unzufriedenheit anderer mit ihm bemerkte, da war er sehr geneigt, an der Möglichkeit zu verzweifeln, jemals ein Gegenstand ihrer Liebe oder ihrer Achtung zu werden. Darum gehörte gewiss ein großer Grad von Anstrengung bei ihm dazu, sich selber Personen als einen Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit vorzustellen, von denen er noch nicht wusste, wie sie seine Zudringlichkeit aufnehmen würden. Seine Base prophezeite ihm sehr oft, wie ihm der Mangel jenes insinuanten Wesens an seinem Fortkommen in der Welt schaden würde. Sie lehrte ihn, wie er mit der Frau Filter sprechen und ihr sagen solle, »Liebe Frau Filter, seien Sie nun meine Mutter, da ich ohne Vater und Mutter bin. Ich will Sie auch so lieb haben wie eine Mutter.« Allein wenn Reiser dergleichen sagen wollte, so war, als ob ihm die Worte im Munde erstarben. Es würde höchst ungeschickt herausgekommen sein, wenn er so etwas hätte sagen wollen. Dergleichen zärtliche Ausdrücke waren nie durch zuvorkommendes, gütiges Betragen irgendeines Menschen gegen ihn aus seinem Munde hervorgelockt worden. Seine Zunge hatte keine Geschmeidigkeit dazu. Er konnte den Rat seiner Base unmöglich befolgen. Wenn sein Herz voll war, so suchte er schon Ausdrücke, wo er sie auch fand. Aber die Sprache der feinen Lebensart hatte er freilich nie reden gelernt. Was man insinuantes Wesen nennt, wäre auch bei ihm die kriechendste Schmeichelei gewesen. Indes war nun die Zeit herangekommen, wo Reiser konfirmiert werden und in der Kirche öffentlich sein Glaubensbekenntnis ablegen sollte. Eine große Nahrung für seine Eitelkeit. Er dachte sich die versammelten Menschen, sich als den ersten unter seinen Mitschülern, der alle Aufmerksamkeit bei seinen Antworten vorzüglich auf sich ziehen würde, durch Stimme, Bewegung und Miene. Der Tag erschien, und Reiser erwachte, wie ein römischer Feldherr erwacht sein mag, dem an dem Tage ein Triumph bevorstand. Er wurde bei seinem Vetter, dem Perückenmacher, hochfrisiert und trug einen bläulichen Rock und schwarze Unterkleider, eine Tracht, die der Geistlichen gewissermaßen sich schon am meisten näherte. Aber so wie der Triumph des größten Feldherrn zuweilen durch unerwartete Demütigungen verbittert wurde, dass er ihn nur halb genießen konnte, so ging es auch Reisern an diesem Tage seines Ruhms und seines Glanzes. Seine Freitische nahmen mit diesem Tage ihren Anfang. Er hatte den ersten des Mittags bei dem Garnisonküster und den anderen des Abends bei dem armen Schuster. Und obgleich der Garnisonküster ein Mann war, der das großmutigste Herz besaß und Reisern seinen Lebenslauf erzählte, wie er auch erst als ein armer Schüler ins Chor gegangen sei, aber schon in seinem 17. Jahr den blauen Mantel mit dem schwarzen vertauscht habe, so war doch die Frau desselben der Neid und die Missgunst selber. Und jeder ihrer Blicke vergiftete Reiser an den Bissen, den er in den Mund steckte. Sie ließ es sich zwar am ersten Tage nicht so sehr wie nachher, aber doch stark genug merken, dass Reiser niedergeschlagenen Herzens, ohne selbst recht zu wissen, worüber, zur Kirche ging. Und die Freude, die er sich an diesem sehnlich gewünschten Tage versprochen hatte, nur halb empfand. Er sollte nun hingehen, um sein Glaubensbekenntnis auf gewisse Weise zu beschwören. Dies dachte er sich. Und ihm fiel dabei ein, dass sein Vater vor einiger Zeit zu Hause erzählt hatte, wie er wegen seines Dienstes vereidet worden war, dass er nichts weniger als gleichgültig dabei gewesen. Und Reiser schien sich, da er zur Kirche ging, gegen den Eid, den er ablegen sollte, gleichgültig zu sein. Aus dem Unterricht, den er in der Religion bekommen, hatte er sehr hohe Begriffe vom Eide und hielt diese Gleichgültigkeit an sich für höchst strafbar. Er zwang sich also nicht gleichgültig, sondern gerührt und ernsthaft zu sein bei diesem wichtigen Schritte und war mit sich selber unzufrieden, dass er nicht noch weit gerührter war. Aber die Blicke der Frau des Garnisonküsters waren es, welche alle sanfte und angenehme Empfindungen aus seinem Herzen weggescheucht hatten. Er konnte sich doch nicht recht freuen, weil niemand war, der an seiner Freude recht nahen Anteil nahm, weil er dachte, dass er auch selbst an diesem Tag an fremden Tischen essen musste. Da er indes in die Kirche kam und nun vor den Altar trat und obenan in der Reihe stand, so erwärmete das alles zwar wieder seine Fantasie, aber es war doch lange das nicht, was er sich versprochen hatte. Und gerade das Wichtigste und Feierlichste, die Ablegung des Glaubensbekenntnisses, welches einer im Namen der übrigen tun musste, kam nicht an ihn. Und er hatte sich doch schon viele Tage vorher auf Miene, Bewegung und Ton geübt, womit er es ablegen wollte. Er dachte, der Pastor Marquardt würde ihn etwa den Nachmittag zu sich kommen lassen. Aber er ließ ihn nicht zu sich kommen. Und während, dass seine Mitschüler nun zu Hause gingen und der zärtlichen Bewillkommnung ihrer Eltern entgegensahen, ging Reiser einsam und verlassen auf der Straße umher, wo ihm der Direktor des Lyzeums begegnete, der ihn anredete und fragte, ob er nicht Reiserus hieße. Und als Reiser mit Ja antwortete, ihm freundlich die Hand druckte und sagte, er habe schon durch den Pastor Marquardt viel Gutes von ihm gehört und würde bald näher mit ihm bekannt werden. Welch unerwartete Aufmunterung für ihn, dass dieser Mann, den er schon oft mit tiefer Ehrfurcht betrachtet hatte, ihn auf der Straße anzureden würdigte und ihn Reiserus nannte. Der Direktor Ballhorn war wirklich ein Mann, welcher einem jeden, der ihn sah, Ehrfurcht und Liebe einzuflößen imstande war. Er kleidete sich zierlich und doch anständig, trug sich edel, war wohlgebildet, hatte die heiterste Miene, worin ihm, so oft er wollte, der strengste Ernst zu Gebote stand. Er war ein Schulmann, gerade wie er sein sollte, um von diesem Stande die Verachtung der feinen Welt, womit die gewöhnliche Pedanterie desselben belegt ist, abzuwälzen. Wie es nun kam, dass er Reisern Reiserus nannte, mag der Himmel wissen. Genug, er nannte ihn so. Und es schmeichelte Reisern nicht wenig, auf die Weise seinen Namen zum ersten Mal in Us umgetauft zu sehen. Da er mit dieser Endigung der Namen immer die Idee von Würde und einer erstaunenswürdigen Gelehrsamkeit verknüpft hatte und sich nun schon im Geist den gelehrten und berühmten Reiserus nennen hörte. Diese Benennung, womit er so zufälligerweise von dem Direktor Ballhorn beehrt wurde, ist ihm nachher auch oft wieder eingefallen und manchmal mit ein Sporn zum Fleiße gewesen. Denn mit dem Us an seinem Namen erwachte auf einmal die ganze Reihe von Vorstellungen, einmal ein berühmter Gelehrter zu werden, wie Erasmus Rotterodamus und andere, deren Lebensbeschreibungen er zum Teil gelesen und ihre Bildnisse in Kupfer gestochen gesehen hatte. Am Abend ging er nun zu dem armen Schuster und wurde wenigstens mit freundlicheren Blicken als von der Frau des Garnisonküsters empfangen. Der Schuster Heidorn, so hieß sein Wohltäter, hatte die Schriften des Taulerus und andere dergleichen gelesen und redete daher eine Art von Büchersprache, wobei er manchmal einen gewissen predigenden Ton annahm. Gemeiniglich zitierte er einen gewissen Periander, wenn er etwas behauptete als »Der Mensch muss sich nur Gott hingeben«, sagt Periander. Und so sagte alles, was der Schuster Heidorn sagte, auch dieser Periander, der im Grunde nichts als eine allegorische Person war, die in Bunyans Christenreise oder sonst irgendwo vorkommt. Aber Reisern klang der Name Periander so süß in seinen Ohren. Er dachte sich dabei etwas Erhabenes, Geheimnisvolles und hörte den Schuster Heidorn immer gern von Periandern sprechen. Der gute Heidorn hatte ihn aber etwas zu spät aufgehalten und als er zu Hause kam, hatten sein Wirt und seine Wirtin schon ihren Abendsegen gelesen und nicht unmittelbar darauf zu Bette gehen können, welches seit Jahren nicht geschehen sein mochte. Dies war denn Ursach, dass Reiser ziemlich kalt und finster empfangen wurde und sich von diesem Tage, dem er so lange voll sehnlicher Erwartung entgegengesehen hatte, mit traurigem Herzen niederlegen musste. NDR Kultur